Macht und Unterreich Aufstand Berlin! Die Donauauen, der Neckar und der Main, schöne Insel Rügen und der schöne Rhein. Wir lieben unser Vaterland. Wir sind heute auch Deutsche und Heim. Wir lieben unser Vaterland. Wir lieben unser Vaterland. Das alte Schlesierland, deutsche Burgerwald, die Havel und die Saale und der Spreewald. Wir lieben unser Vaterland. Wir sind stolz auf Deutsche und Heil. Wir lieben unser Vaterland. Wir lieben unser Vaterland. Wir schreien es, das Haus